Erster gute Dinge und schlechte Dinge werden geschehen. Ich sage dir das jetzt. Jahwe, dein Gott, hat dich zu anderen Völkern geschickt. Du sollst diese Dinge nicht vergessen. Zweiter, du und deine Kinder sollt Jahwe lieben. Liebt ihn mit eurem ganzen Herzen. Hört auf Jahwe, euren Gott. Tut alles, was ich euch heute sage. Dritter, dann wird Jahwe, dein Gott, dir helfen. Er wird Mitleid mit dir haben. Er wird dich wieder sammeln. Er holt dich von allen Völkern zurück. Jahwe, dein Gott, hat dich dorthin geschickt. Vierter, manche von euch sind weit weg. Sie sind am Ende der Welt. Jahwe, dein Gott, wird sie holen. Er wird sie von dort zurückbringen. Fünfter, Jahwe, dein Gott, bringt dich in das Land. Deine Väter haben dort gelebt. Du wirst es besitzen. Jahwe wird dich glücklich machen. Er wird dir mehr geben als deinen Vätern. Sechster, Jahwe, dein Gott, wird dein Herz ändern. Er ändert auch die Herzen deiner Kinder. Dann liebst du Jahwe mit ganzem Herzen. Das ist gut für dein Leben. Siebter, Jahwe, dein Gott, wird schlechte Dinge senden. Diese Dinge gehen zu deinen Feinden. Sie haben dich gehasst und verfolgt. Achter, du wirst wieder auf Jahwe hören. Du wirst alle seine Regeln befolgen. Ich gebe dir diese Regeln heute. Neunter, Jahwe, dein Gott, gibt dir viele gute Dinge. Er segnet alles, was du tust. Du wirst viele Kinder haben. Deine Tiere werden viele Junge haben. Dein Land wird viel Ernte geben. Jahwe wird sich wieder über dich freuen. Er hat sich auch über deine Väter gefreut. Zehnter, du musst auf Jahwe, deinen Gott, hören. Befolge seine Regeln und Gesetze. Sie stehen in diesem Buch. Du musst dich Jahwe mit ganzem Herzen zuwenden. Elfter, dieses Gebot, das ich dir heute gebe, ist nicht schwer. Es ist nicht so weit weg für dich. Zwölfter, es ist nicht im Himmel. Du musst nicht fragen, wer steigt für uns in den Himmel? Wer holt es herunter? Wer sagt uns, was wir tun sollen? Dreizehnter, es ist auch nicht jenseits des Meeres. Du musst nicht fragen, wer fährt für uns über das Meer? Wer holt es herbei? Wer sagt uns, was wir tun sollen? Vierzehnter, das Wort ist sehr nah bei dir. Es ist in deinem Mund. Es ist in deinem Herzen. So kannst du es tun. Fünfzehnter, sieh, ich zeige dir heute zwei Wege. Der eine Weg ist Leben und Glück. Der andere Weg ist Tod und Unglück. Sechzehnter, höre auf die Gebote Jahwes, deines Gottes. Ich gebe sie dir heute. Liebe Jahwe, deinen Gott. Gehe seine Wege. Befolge seine Regeln. Dann wirst du leben. Du wirst viele Kinder haben. Jahwe, dein Gott, wird dich segnen. Er segnet dich in dem Land, das du bekommst. Siebzehnter, aber wenn dein Herz sich abwendet. Wenn du nicht gehorchst. Wenn du andere Götter anbetest. Wenn du ihnen dienst. Achtzehnter, dann sage ich euch heute, ihr werdet sicher sterben. Ihr werdet nicht lange leben. Nicht in dem Land, das ihr über den Jordan bekommt. Neunzehnter, Himmel und Erde sind heute Zeugen. Ich habe dir Leben und Tod gezeigt. Ich habe dir Segen und Fluch gezeigt. Wähle das Leben. Dann wirst du leben. Du und deine Kinder werden leben. Zwanzigster, liebe Jahwe, deinen Gott. Höre auf seine Stimme. Bleibe bei ihm. Davon hängt dein Leben ab. Davon hängt ein langes Leben ab. Dann bleibst du in dem Land. Jahwe hat dieses Land deinen Vätern versprochen. Er versprach es Abraham, Isaak und Jakob.